Revolution! Revolution! Revolution! Und wir recken zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Sturm durch das Land. Unser Schrei, wir tragen Hunger und Schmerzen. Die Hämmer nicht unterstrich. Wir tragen die Hämmer im Herzen. Im Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hämmer im Herzen, im Glauben an Deutschland mit. Hier unser Leiber, hier unser Leben, alles für Deutschland zum Opfer zu geben. Freiheit und Ehre, der einzige Lohn. Revolution, Revolution, und wir recken zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur durch das Land, unser Schrei. Wir tragen Hunger und Schmerzen, die Hämmer nicht unseren Schritt. Wir tragen die Hämmer im Herzen, den Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hämmer im Herzen, den Glauben an Deutschland mit. Die Mauern, die Ketten zerspringen. Brüder, wir werden die Freiheit erringen. Ferner erleuchtet der Morgen und schon. Revolution, Revolution. Und wir recken zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur durch das Land. Unser Schrei, wir tragen Hunger und Schmerzen. Die Hämmer nicht unseren Schritt. Wir tragen.